Hallo Chris. Hallo Ricky. Chris, da sind wir wieder back to the roots, muss man fast schon sagen, ja. Denn es gibt, gut, bei MMA Radio gab es jetzt schon länger keine Live-Ausgaben mehr, aber jetzt gibt es auch wirklich technisch keine Live-Ausgaben mehr, denn ich habe mir 10-10 eingetreten. Ja, 10-10. Ja, habe ich verstanden. Ich dachte, du meinst mit back to the roots, dass wir endlich mal wieder über MMA reden. Guck mal, das geht mir schon ganz schwer über die Lippen. Das ist mir schon aufgefallen, dass du da bei MMA nicht mehr ganz so heiß bist. Passenderweise habe ich heute die ersten zwei Ausgaben MMA Radio, damals noch besser bekannt unter dem Namen UFC Radio, angehört. Und du wirst nicht glauben, damals der einzige Follower, den wir hatten bei UFC Radio, war Rick Story. Ja. Ja, daran konnte ich mich natürlich gar nicht mehr erinnern. Ich dachte immer, es wäre irgendein anderer Vogel, aber es war Rick Story. Unsere Themen, Chris, waren Daniel Cormier, der vielleicht mal ins Lightweight gehen sollte, ins Light Heavyweight gehen sollte und dann John Jones herausfordern sollte. Wir haben darüber gesprochen, dass dieser Schwede demnächst gegen John Jones kämpfen wird, aber keine Chance hat. Ja. Wir haben, beziehungsweise ich habe gesagt, Conor McGregor ist das nächste große Ding und das vor seinem zweiten Kampf in der UFC. Das war natürlich weise Popeise. Was war noch ein Thema? Wir haben darüber gesprochen, was mit Jael Sonnen passieren wird, wenn er mit der UFC fertig ist, also als aktiver Kämpfer. Und jetzt ist er fertig, ja. Ja, und sind zum Entschluss gekommen, dass er wahrscheinlich ein ganz großer Fernsehstar bei Fox wird. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, wie groß der Hype auf so eine Fight Night war. Damals die erste Fight Night nach langer Zeit auf Fox Sports One, Sonnen gegen Shogun. Und die Zeiten haben sich geändert. Ja, ein bisschen. Aber da war ja die ganze Geschichte auch nicht so inflationär wie heutzutage. Genau darum geht's. Es ist natürlich, es ist eine andere Zeitrechnung, die wir gerade beiwohnen. Gut, jetzt muss man sagen, hat man mal zwei Wochen unsere Ruhe. Aber was mir aufgefallen ist, nicht nur jetzt bei mir und bei dir auch, sondern auch so bei anderen Leuten, die über MMA oder UFC berichten. Heute, dieses Wochenende gar keine UFC-Veranstaltung, da freue ich mich aber. Und da frage ich mich natürlich, ob das so Sinn der Sache ist. Ob das so im Sinne des Erfinders war, ja. Und das dazu kommt natürlich noch diese Hiobsbotschaft, die du mir vor ein paar Tagen mal erzählt hast, dass die UFC irgendwie finanziell auch runtergestuft wurde. Irgendwie das alles passt so ein bisschen. Die Kreditwürdigkeit der UFC wurde von der Bank in Amerika herabgestuft. Wurde runtergestuft. Und das alles passt ja so ein bisschen zusammen, dass das Produkt eventuell gar nicht mehr ganz so hot ist. Ja, also ich glaube, die beste Zeit liegt bereits hinter der UFC. Beziehungsweise, jetzt sag ich mal so, in den nächsten zwei Jahren wird sich da nicht mehr viel dran ändern. In Nordamerika. Aber Fakt ist eins, der Trend mit immer mehr Events und immer mehr unbedeutsamen Kämpfern und damit auch unbedeutsame Kämpfe, der muss eigentlich von der UFC gestoppt werden. Das Problem ist nur, wenn diese Maschinerie einmal in Gang gesetzt wurde, kannst du das nicht mehr stoppen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache nächstes Jahr weniger Events in Europa. Ich mache nächstes Jahr weniger Events in Nordamerika und verkaufe weniger Events an Fox Sports One. Denn es gibt erstens mal Verträge und zweitens mal glaube ich einfach auch, dass die UFC das jetzt durchboxen will. Also ich denke, das ist eine Investition. Und wenn du jetzt sagst, nö, wir kehren wieder zum alten Modell zurück, weiß ich nicht, ob das Geld dann futsch ist oder ob das dann auch ein schlechtes Zeichen ist einfach nach außen hin. Wenn du sagst, nee, also meine Ziele. Naja, wenn du jetzt sagst, wir fahren wieder das alte Programm, gestehst du dir auch ein, so ein bisschen mit deiner neuen Philosophie gescheitert zu sein. Ricky, soll ich mich eigentlich jetzt noch selbst aufnehmen? Nee. Okay, gut. Ist doch so, oder nicht? Ja, ich meine, es wirft auf jeden Fall ein schlechtes Licht auf dich, wenn du jetzt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es gibt mit Fox Sports One einen Deal, es gibt mit Fox einen Deal, es gibt mit ausländischen Fernsehstationen Deals. Du kannst nicht einfach so sagen, so ab morgen macht man nur noch Pay-Per-Views und es gibt zweimal im Jahr eine Fight Night oder dreimal im Jahr und das war's. Aber eins steht definitiv fest. Das ist ein Alarmsignal, dass wenn ich, und ich bezeichne mich wirklich als Hardcore-Fan, mich freue, dass mal zwei Wochen Ruhe ist. Das ist ein Alarmsignal, definitiv. Und auch von anderen, wie gesagt, hört man das. Also Dave Meltzer hat darüber... Ach. Ja, ja, hat auch gesagt, Mensch, endlich mal keine UFC-Veranstaltung, zwei Wochenenden hintereinander. Das sind einfach Alarmsignale und erinnern mich so ein bisschen auch an die Wrestling-Welt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wo man ja auch dem Ganzen überdrüssig war und keine Ahnung. Ich meine, was würde das für Freudenstürme auslösen, wenn am Montag bei Raw bekannt gegeben werden würde, dass die WWE ab sofort Raw nur noch 2 Stunden macht? Mhm. Also das oder ist ja eigentlich genau das, was du nicht möchtest. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber na gut, bei der WWE, da wird die Spanne immer noch ein bisschen weiter gedreht. Aber wir gucken uns das Produkt bei der WWE ja so ein bisschen schön mit NXT, was wir uns da rauspicken. Du guckst ja noch andere Promotions und sowas. Aber bei der UFC, die haben ja anscheinend, was du mir mal erzählt hast, dass sie das predigen, dass man nur das gucken soll, was einem auch wirklich interessiert, was ja auch ein bisschen paradox ist, ne? Weil wenn man MMA-Fan ist und UFC-Fan, dann möchte man natürlich alles gucken. Und da dürfen sie sich dann auch nicht beleidigt fühlen, wenn man dann so ein bisschen übersättigt ist von dem Produkt. Und das ist man schon ein bisschen. Das du sollte auch, oder? Ja auch der Anspruch sein. Es sollte ja der Anspruch sein, genau, dass bei jeder Fightcard für irgendjemanden was dabei... Also ich rede natürlich schon von den Hardcore-Fans. So. Deswegen gibt es ja auch den Fight Pass, dass du da, wenn du in den USA lebst, dann deine Hongkong-Card guckst, dass du die am nächsten Mittag gucken kannst oder so. Ja, und das geht natürlich jetzt so ein bisschen nach hinten los. Man hört dann auch, es gibt ja in den USA... beliebt diese UFC Pay-Per-View-Partys, wo du praktisch zu Hause dich mit 4-5 Freunden triffst und man guckt sich dann den Pay-Per-View an und teilt die Kosten und hat halt einfach einen tollen Samstagabend. Lötet sich schön einen rein. Und na gut, wenn man sich einen reinlötet, dann hat man dann das häufigere einen schönen Abend. So, genau. Aber das ist der Aufhänger dazu. So, und auch da hört man, dass das Interesse deutlich abnimmt. Also das ist halt einfach... Ja, weißt du, du fragst halt, was ist am Samstag UFC, wer kämpft? Ja, da kämpft der und wer noch? Ah, nö, komm, Aldo Mendes, scheiß drauf. Also jetzt weiß ich nicht, ob es unbedingt bei der Karte so ist, aber ich denke mal 177 ist dafür sinnbildlich, dass man gesagt hat, oh, naja gut, da spare ich mir die $60. Es ist natürlich, sagen wir mal so, es zwingt dich keiner, dieses Produkt zu gucken, aber man mag es halt so unfassbar gerne und man hat das damals so abgefeiert, wenn da alle 2-3 Wochen eine geile Card war, dass man sich jetzt so ein bisschen fürchtet vor dem, was kommt. Mhm. Und man sieht es halt jetzt hast du 2 Wochen deine Ruhe gehabt. Ich sag das ganz bewusst so, deine Ruhe gehabt, aber der nächste Hammer steht schon in den Startlöchern, weil du schon wieder gleich nächste Woche so ein Doppel-Event hast und so, weißt du, das ist halt bam, bam, bam und immer wieder und bloß nicht lange über irgendwie Ereignisse sprechen, die jetzt an diesem Wochenende stattfinden. Aldo Mendes, egal was von dieser Card übrig bleiben wird, nächste Woche ist das Thema dann auf einmal Sydney und Uberlandia, so. Ja. Und das ist immer das Problem, es bleibt nichts mehr im Gedächtnis, jetzt kämpft nächste Woche schon wieder Michael Bisping, gefühlt hat er vor 2 Wochen gekämpft. Ja. Aber ja, man verliert halt völlig den Überblick und ja, das ist schwierig, da Schritt zu halten und sich immer wieder zu motivieren, die Veranstaltung zu gucken, weil die Gefahr natürlich besteht, dass du dir die Maincard anguckst und dann denkst, oh, das hat sich ja jetzt mal wirklich überhaupt nicht gelohnt und dann sagt dir irgendjemand, ja, aber du musst dir die Prelims angucken. Weißt du, also die Zeit investierst du und hast halt prozentual wenig oder weniger gute Kämpfe, weniger gute Kämpfer. Die UFC ist schon bemüht, immer noch was auf die Beine zu stellen, aber das Niveau ist definitiv gesunken. Ja, das ist auch merkwürdig. So ein Rockhold gegen Bisping ist ja eigentlich schon eine geile Ansetzung, ne? Mhm. Aber ja, also grundsätzlich, wenn ich mir mal diese ganzen Geschichten durchgucke, auf 180 habe ich ja schweinemäßig Bock. Das ist ja im Prinzip ein All-Star-Team, was für mich zusammengestellt wurde. Extra für mich die Card. Mit Diego Sanchez, mit Gastelum, mit Jessica Eye. Das ist ja im Prinzip, da freue ich mich ja wirklich wieder megamäßig drauf. Aber dann davor, diese Shogun Hua gegen Manua, da habe ich zum Beispiel nicht so. Das werde ich mir, glaube ich, auch gar nicht angucken. Aber das ist alles so schwierig. Und so muss man da auch rangehen. Ja, definitiv. Muss man wahrscheinlich auch. Man muss sich da vielleicht so ein bisschen selbst kasteien. Ja, definitiv sagen, okay, ich habe Bock auf das Event, das gucke ich mir an. Es gibt ja hier keine, also bei uns jetzt hier bei dem Podcast, sind wir ja schon, wir haben nie so das durchgezogen, dass man gesagt hat, man muss alles gesehen haben, sondern wir sprechen darüber, über was wir halt gerne sprechen möchten. Und wenn du halt nächste Woche oder übernächste Woche Shogun gegen Manua nicht guckst, ja, dann guckst du es halt nicht. Ja. So, es gibt trotzdem noch genügend Themen. Aber wie gesagt, der Trend ist halt scheiße. Der Trend irgendwann verlierst du komplett den Überblick, weil dann sind, weißt du, dann es kommt 180, jetzt nur mal als Beispiel, und du denkst dir, ah, das wird eh wieder nur so ein Dreck sein, jetzt warte ich mal ab, ob ich irgendwie was mitbekomme, dass es besonders gut ist, und dann hole ich es nach. Mhm. Und so verlierst du das, den Fokus. Du konntest ja mir früher in den Sendungen, lustigerweise, habe ich ja diese Woche zwei gehört, konntest du mir schon im Vorfeld sagen, was nächsten Monat für Events anstehen, weil es halt nur ein oder zwei waren. Mhm. So, und wenn ich dich jetzt frage, was steht denn im November an, dann, wenn du jetzt nicht auf der Seite bist oder so, würde ich erstmal, denke ich mal, in eine Art schwarzes Loch gucken. Ja, richtig. Und das ist natürlich scheiße. Und es stehen ja geile Sachen an. Frankie Edgar gegen Cub Swanson, auch eigentlich ein geiler Kampf. Ja, oder Ian McCall gegen Lineker. Ja, es sind alles gute Kämpfe, ja, aber sie gehen halt so ein bisschen unter in der Vielfalt der Fight Nights. Also das ist nochmal anzuprangern, obwohl wir das, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal gemacht haben. Aber ist mir wieder so aufgefallen, dass ich selbst jetzt 6 Tage vor 179 nicht so ausgehungert bin. Also dass ich jetzt nicht dem völlig entgegenfieber, sondern dass ich schon wieder denke, aber nächste Woche dann. Meinst du, dem Events. Sport würde eine Season gut tun? Ich behaupte, jedem Sport würde eine Season gut tun. Ich würde, ja, ich behaupte auch jedem Pseudosport, sprich Wrestling, würde eine Season gut tun, dass man einfach eine Off-Season macht. Und das habe ich in Sport mit einbezogen. Das, ja, gut. Ja, aber eine Off-Season würde jedem Sport gut. Das hat mir vielleicht dieses Mal beim Fußball nicht ganz so gut getan. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man den Fokus wieder ein bisschen rauszieht und den Leuten mal wieder zu Gesicht führt, was dann doch fehlt, während man dann in der Season die UFC guckt. Also ich glaube, das würde dem Sport ganz gut tun. Wobei halt eine Off-Season so eine Sache ist. Du hast eine gewisse Anzahl an Kämpfern, und wenn du dann nur so ein Dreivierteljahr hast, in ja denen alles stattfinden muss, dann ist das wieder, wirkt das wieder. Ja, Gefahr. Dann hast du aber eventuell auch nicht so Probleme wie bei 177, dass du halt eine Pay-Per-View-Card auf die Beine stellst, die lächerlich ist. Oder du hast halt das Problem, dass einer häufig nicht kämpfen kann, weil halt irgendwie gerade so ein bisschen hat er Pech, ja, eine Verletzung, fällt immer genau in diese Off-Season, in dieser On-Season nennt man das dann wahrscheinlich, aus. In der Off-Season könnte dann vielleicht, wenn er wieder fit ist, dann ist die Off-Season vorbei, er verletzt sich wieder. Mhm. Es birgt natürlich schon so ein bisschen Gefahren, ja, gar keine Frage. Und prinzipiell sind wir uns ja einig, das Problem ist ja nicht, dass es keine Off-Season gibt. Das Problem ist, dass es zu viele Events gibt. Und dieses Problem hätten sie einfach im Vorfeld in den Griff kriegen müssen, indem sie sagen, nee, also wir machen jetzt hier nicht, ich weiß nicht, wie viele Events dieses Jahr war es, glaube ich, 44 oder so? Waren es 44 irgendwie? Also wir machen jetzt hier nicht 50 Events im Jahr. Und ja, überall hörst du schon wieder, ja, nächstes Jahr gibt es in Europa mehr Events. Ja, ja, und genau, in Brasilien auch nochmal zwei mehr. Und dann wollen wir noch Russland erobern, und dann Polen, wollen wir noch China, alles Mögliche, ja. Und das klingt halt danach, als ob diese Doppel-Events mit so Sachen wie Sydney und Uberlandia, dass die zur Tagesordnung werden können und natürlich auch immer unwichtiger werden dadurch. Weil dir fehlt halt die Zeit. Ja, ja, ja, ja. Also das muss man an der Stelle, wie gesagt, definitiv. Das muss man der Promotion ankreiden. Hast du mal was von Dana White dazugehört? Seine Meinung ist ja wie in Stein gemeißelt. Er sagt immer, ja, Leute, wenn ihr keinen Bock habt, dann guckt's euch halt nicht an. Scheiß drauf. Es gibt, also wenn man ihm zuhört, dann könnte man denken, es gibt 3 Millionen Leute, die unbedingt die UFC gucken wollen. Und ja, wir scheißen mehr oder weniger drauf, wenn ihr darauf jetzt keinen Bock habt. Und also es hört sich nicht so an, als ob ihm das Problem bewusst ist, aber ihm ist es mit Sicherheit bewusst. Aber er kann sich halt auch nicht hinstellen und sagen, ja, wir kennen das Problem, wir haben halt nicht mehr so viele gute Kämpfe, ja, prozentual. Natürlich muss er sein Shit weiter hypen. Er ist der Promoter. Aber dieses, wenn er darauf angesprochen wird, dieses Pumpige, das zeigt mir natürlich, dass er, also dass man da schon einen gewissen Nagel auf den Kopf trifft. Ich bin mir sicher, dass der. Geht die Strategie, kommt die von ihm? Es ist ja zwangsläufig die Strategie, die immer eingeschlagen wird, wenn was erfolgreich ist. Also, ich kann mir, weiß nicht, ob die nur von ihm kommt, aber sie macht ja Sinn. Sie haben einen großen Fernsehstil bekommen mit Fox und haben sich da verpflichtet, mehr Events zu zeigen. Mhm. Ja, Fox Sports One und so, und sind den Deal eingegangen, und da wird es wahrscheinlich dann irgendwie Verhandlungen gegeben haben, wie viel Events gezeigt werden. Dann gibt's Märkte, die einfach Potenzial haben, ja, wie Mexiko, ja, mit Sicherheit auch Australien oder China und so. Dann gibt's wachsende Märkte wie Europa, wo was zu holen ist, und man muss mal abwarten, wohin die Reise geht. Und alle Märkte versuchen sie jetzt gleichzeitig gerade zu bedienen. Und man hat das Gefühl, dass die meisten darunter so ein bisschen leiden halt. Also, dass alle ein bisschen zu kurz kommen und keiner die volle Dröhnung UFC bekommt, die ja eigentlich, oder sagen wir mal, man bekommt nicht das, was man damals zu sehen bekommen hat, als man Fan geworden ist. Das bekommst du nicht. Du bekommst nicht John Jones in Berlin zu Gesicht oder Ronda Rousey oder noch nicht mal so Typen wie Jael Sonnen. Also Ian McCall. Früher. Ja, sowas schon eher. Meinst du? Ja, ja. Ian McCall hat ja auch in Ding gekämpft in Irland. Also. Naja, gut, das ist, ja gut. Sowas schon eher, aber das liegt halt auch daran, dass ich hätte fast gesagt, das ist ja auch schon ein etablierter Markt. Ja, auf jeden Fall ein stärkerer als Berlin. Aber so ein Ian McCall könnte ich mir schon noch gut vorstellen, dass man den mal in Berlin sieht. Natürlich nicht, wenn er einen Titel hat oder so. Das sind alles so Punkte. Du willst aber solche Stars sehen. Und wenn es Altstars sind, also Es auch nur zwei sind im Main Event. Ja, also so ein Gegard Mousasi war schon okay. Also gar keine Frage. Das ist schon jemand, wenn der, also der definitiv zu den Top-Leuten gehört hat oder immer noch gehört. Aber ja, man will natürlich dann, weiß ich nicht, so ein Dan Henderson oder so ein Shogun Hua-Kampf, den hätte man sich natürlich auch ganz gerne mal in Berlin angeguckt. Um nur mal so ungefähr die Namen zu droppen, die jetzt vielleicht für Leute interessant werden, oder für Leute interessant werden, die jetzt, sag ich mal, von der UFC nur so am Rande was mitbekommen, weil die können mit Gegard Mousasi gegen Mark Munoz nichts anfangen, aber Shogun oder Dan Henderson oder so hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Das ist ja eigentlich der Punkt. Du möchtest ja, dass die Leute, oh, guck mal, hier sehen, die UFC ist da, Mensch, da müssen wir mal hingehen, denn oder, die zwei kenne ich noch von Eurosport oder wo das lief oder so, hast da so ein Overeem auf der Card. Wenn die sagen, wenn die ein latentes Interesse an dem Sport haben und gucken, Mensch, hier, da kommt der, der und der, dann gucke ich mal auf YouTube oder grundsätzlich mal bei Google, wer ist denn das? Gegard Mousasi gegen Mark Munoz. Da fliegt dir natürlich auch nicht die Birne auseinander, wenn du dann da irgendwie Footage oder so siehst. Aber wenn du dann irgendwie Shogun Hua oder so siehst, mit seiner fucking Legacy etc., das ist natürlich dann schon geil. Also denkst du, oh, das ist ja eine richtig fette Nummer, der Typ. Und da gehen wir mal hin. Ja, also das sind mit Sicherheit Fehler gemacht worden, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell auszumerzen sind. Und jetzt brauchen sie auch ein bisschen Glück. Also wenn du Glück hast und auf einmal kommt da halt so ein Conor McGregor um die Ecke, der hilft dir natürlich, um in diversen Märkten Fuß zu fassen. Ja. Aber ja, wie oft gibt es solche Typen, die Fresse haben und auch die Skills. Also ja, ich komm, bin ging mir schwer über die Lippen, oder, dass er auch die Skills hat? Nee, überhaupt nicht. Ich habe, wie gesagt, vor anderthalb Jahren in unserer ersten richtigen Ausgabe gesagt, dass Conor McGregor das nächste große Ding ist. Das ist unfassbar, wie man das vorhersagen konnte überhaupt. Und dass er das nächste große Ding ist, da war ich auch mit dabei, aber dass der sportlich auch noch dann wirklich... Du hast ihn da noch gar nicht gekannt, du Hampel. Ich habe ja auch gesagt, hätte ich auch voraussagen können. Okay. Ja. Aber dass der sportlich dann wirklich auch die Leute in der ersten Runde ausnockt, wie er es prophezeit, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, also damit konnte man nicht rechnen, aber man hat gesehen, dass er schon ein gewisses Talent hat, aber ich sag mal so, Conor McGregor musste noch nie gegen einen guten Wrestler ran. Und ich glaube, gegen einen guten Wrestler würde Conor McGregor wenig Chancen haben. Naja, wenn er sich drauf einlässt oder wenn der gute Wrestler es schafft, ihn zu Boden zu bringen. Richtig, klar. Also, wie gesagt, diese Aussagen mit da, also, die kennen wir ja von John Jones, weißt du, da hieß es ja auch immer, aber gegen hier, wenn er mal gegen den richtigen Boxer antritt oder so, oder gegen den richtigen Wrestler, oder hey, der kann super Jiu-Jitsu und der eine kann Spagat und so, das hat ja im Endeffekt dann... Kannst du einen guten Spagat? Ich kann einen sehr guten Spagat. Ja. Mach den aber nur im Kopfstand. Kopfspann. Also wie jetzt? Du stehst auf... Also, ja, ich mach den praktisch, ich kipp mich so lang hin. Ich bin dann praktisch so eine Art viereckiges Rad. Ich fange an im Kopfstand, mache ich so einen Spagat und dann kippe ich leicht nach links und dann stehe ich praktisch auf der Zehenspitze auf der einen Seite und mit der anderen Zehenspitze berühre ich einen Eiffelturm. Und das sieht natürlich total lustig aus, weil ich sehe aus wie ein überdimensionales Kreuz, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe schon, weil der Penis dann, ja. Richtig, dann gibt's meistens das Problem, jetzt also kippe ich nochmal nach links und dann stehe ich ja eben auf dem Peni und dann kommt manchmal die Melli um die Ecke und dreht mich einfach. Oder dann dreht die mich so und sehe ich aus wie ein kleiner Brummreisen. Dann nochmal nach links, stehe ich praktisch wieder auf den Zehenspitzen und halte dann meinen anderen Zeh in Richtung Sonne. Ja. Und dann kippel ich wieder zurück eigentlich auf Ausgangsposition Kopf. Ja, und so geht das wochenlang manchmal. So. Ja. Nee. Also das ist schon ein Riesenevent. Übrigens, Ich habe hier vor gefühlt 3 Wochen mir noch Notizen gemacht, die muss man kurz mal runterrammeln, weil ich wollte jetzt eigentlich super überleiten auf, ja, es ist ja alles so scheiße und wollte auf TV-Quoten zu sprechen kommen. Ich muss die jetzt erstmal hier nebenbei gerade einordnen. Also die TV-Quoten für die Fight Night in Halifax. 800.000 für Co-Main Event und Main Event. Ah, okay, 800.000 Zuschauer haben wir gekommen, ne? Das Baseballspiel direkt davor. Ah, okay, genau. Da gab's noch so eine Merkwürdigkeit. Ja, ey, das ist schon ewig her. Halifax, das. Alter. Ach so, war das nicht das mit Dings? Ja, richtig. Das war da noch, wo Erich Honecker noch, genau. Ja, mit dem Hawaiianer, der da auch angetreten ist, ne? War das nicht so? Wie heißt denn der noch? Hawaiianer, der da auch angetreten ist. Der Hawaiian Fighter. Ich glaube, also der Main Event. Nein, den meine ich nicht. Nee, aber der Main Event war Rory McDonald gegen Musashi? Nee, gegen wen hat er denn gekämpft? Rory McDonald gegen Nachhaltigkeit bei der UFC. Ja. Also Rory McDonald, der seinen Kampf gewonnen hat. Ja. Diese Geschichte, 800.000, genau, das wollte ich jetzt erzählen. Pass auf, aber eigentlich ist es schon ein alter Hut, aber die erzähle ich trotzdem noch schnell. Und zwar hatte Fox Sports One das Problem, dass in Seferdin war das. Seferdin, genau. Ein Baseballspiel gezeigt hat. Und das war das längste Baseballspiel in der Geschichte aller Baseballspiele. Und das ging so lang, dass man erst zum Co-Main-Event rüberschalten konnte. Davor, ach so. Ja, davor lief der ganze Scheiß auf FX. Mhm. Und, also, das ist auch interessant, weil auf Fox Sports 2 lief, glaube ich, weiß ich nicht. Rudern oder irgendeine absurde Sportart, weiß ich nicht. Aber was Dennis und ich neulich ganz gerne geguckt haben, das ist Damenvolleyball. Ja, es ist, rein optisch, muss man sagen, möglicherweise der beste Sport der Welt. Das ist wie wenn du jetzt mir sagst, ich finde nackte Brüste ekelhaft. Natürlich ist das optisch ein toller Sport. Das ist, ich möchte, nee, der tollste Sport. Ja, aber da, weißt du, da brauche ich nicht zum Volleyball gehen, da kann ich auch irgendwie in ein Striplokal gehen, da kann ich mir den Rumzähle-Quatsch, kann ich mir dann sparen. Jetzt pass auf, dann mussten die also auf FX ausweichen. Die Prelims liefen noch bei Fox Sports 2, also ein riesengroßer Ratings-Wirrwarr, aber ich entwirre das jetzt so ein bisschen. Auf FX haben ungefähr 400.000 Leute sich die Fight Night angeguckt. Sind jetzt nicht so viele, aber wenn man das mit den 800.000 multipliziert, die den Co-Main Event und Main Event gesehen haben auf Fox Sports One, ist es eigentlich eine ganz gute Zuschauerzahl mit ja knapp 1,2 Millionen. Da können sie nicht meckern. Das Main Event war ja auch gut. Ja, aber es ist viel für die UFC. Das Problem ist nur, um mal zu verdeutlichen, was eigentlich die UFC für einen Stellenwert hat, das Baseballspiel direkt vor Co-Main Event und Main Event von UFC Halifax sahen 4,2 Millionen Zuschauer. Na gut, ja. Dann weißt du halt Bescheid. Da haben halt 3,6 abgeschalten. Hat nicht Dana White gesagt, dass irgendwann... 4. Hat Dana White nicht gesagt, dass er irgendwie in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt MMA vor Fußball sieht? War das nicht so? Also ich könnte mir diese Aussage sofort vorstellen von Dana White. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern, aber würde mich nicht wundern, dass er mal sowas, aber vielleicht hat er das dann irgendwie wieder nur auf eine bestimmte Region bezogen. Auf Brasilien. Auf Brasilien. Mhm. Ja, also da kann ich es ausschließen, dass es so sein wird. Also von allen Ländern kann ich es da am ehesten ausschließen. Da wird Fußball nie hinter UFC stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das Anderson Silva nicht geschafft hat, wer sollte es dann schaffen? Hennen Brau, die Partygranate. So. Der konvertiert ja zum Englischen. Ist er jetzt schon übergesiedelt? Ich denke mal, der büffelt fleißig. Ach so, der büffelt, ja, das sollte er auch. Aber er hat schon einen Kampf übrigens mittlerweile wieder. Ach, gegen wen? Habe ich mir irgendwo hingeschrieben. Wo habe ich mir das denn hingeschrieben? Dan Miller war es nicht. Ach hier, Hennen Brau gegen Mitch Gagnon. Das war auch der Typ, der in Halifax am Start war und seit Ewigkeiten unbesiegt ist, aber nur Pfeifen bislang vor die Fäuste bekommen hat. Und das Ganze findet statt bei der Fight Night 58. Sehr, sehr clever von mir, da einfach nur eine Nummer hinzuschreiben. Und den Rest habe ich mir wahrscheinlich gedacht, der wird ja schon wieder einfallen, wenn du 58 liest. Aber da bin ich wirklich saumäßig gespannt, wie Han Barrow aus dieser, aus diesem Krise möchte ich nicht sagen, aus diesem Dilemma rauskommt, ne? Also da bin ich ja wirklich mega gespannt. Das wird interessant sein. Übrigens, der wird marschieren, sage ich dir. Diese 58. Fight Night ist eine relativ interessante Card. Lyoto Machida gegen CB Dolloway. Oh, gucke. Hannon Barrow gegen Mitch Gagnon ist mit Sicherheit, also aus zweier Seite. Das ist das Main Event. Nee, das ist der Co-Main Event sogar nur. Ach stimmt, weil Lyoto ist ja schwerer und so ist, wird das ja dann gemacht, bla bla bla. Ne? Weil die sind ja, glaube ich, vom Standing her gleich, oder? Das würde mich mal interessieren, ob die UFC das so sieht. Das würde mich mal interessieren. Ich würde sagen, Lyoto ist schon noch ein Ticken bekannter wahrscheinlich. Also so die Legacy ist bei Lyoto auf jeden Fall größer. So, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man schon darauf ganz bewusst verzichtet hat, Barrow auf eine Pay-Per-View-Card zu setzen. Und ihn einfach nur so für so eine Fight Night in... Meinst du, ihn jetzt erstmal zu testen, ob da nicht wieder was passiert? Ja, um vielleicht ihn auch so ein bisschen abzustrafen. Weißt du, ich könnte, also du hast ja den Vorteil, wenn du auf einer Pay-Per-View-Card stehst, dass du diese Pay-Per-View-Punkte bekommst, aus denen sich dann irgendwie zusammensetzt, dass du Millionär werden kannst oder eben nicht. Und bei den Fight Nights fällt ja nicht so viel ab, denn die kommen ja nur bei Fox Sports, auf dem Fight Pass und so. Mhm. Also da hast du erstens mal ein Sponsorenproblem und sowas. Also das ist ja alles nicht so lukrativ für dich als Kämpfer. Und vielleicht ist das einfach nochmal so ein kleiner Denkzettel seitens der UFC. Weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt viel hineininterpretiert. Ja, dann ist noch auf der Card Rashid Magomedov. Den könnte man noch aus Berlin... Nee, das ist der Falsche. Nee. Okay, nehme ich wieder zurück. Patrick Cummins ist noch auf der Card. Okay, ja. Aber es ist ein schöner Co-Main-Event und ein toller Main-Event. Auf der Undercard ist noch Daniel Severin gegen Dan Miller. Das ist der Bruder von Jim Miller und der Bruder, der das Bier auch erfunden hat. Das Miller-Bier erfunden hat. Und die hatten mal so einen suizidalen Torhüter in der Bundesliga. Ist auch von denen, glaube ich, der Vater. Genau, der von Hannover 96. Da gab es ja auch dann eine große Tragödie. Da gab es eine. Ja, also egal. 58 sieht ganz gut aus, die Fight Card. Aber es sind halt wieder zwei Kämpfe, die richtig cool sind. Absolut. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, dass man da... Gegen wen muss Machida? Gegen CB Dolloway. Ja, guck mal. Wenn man sich jetzt so überlegt, dass man da vielleicht irgendwie zwei Fight Nights zusammenpackt und dann ein geiles Event hat. Ja, aber das muss man dann schon selber machen auf dem Fight Pass. Also, ja, bin nicht so ganz gehypt von... diesen Fight Nights, das sind zu viele. Aber zurück zu der Ratings-Geschichte, denn ich wollte noch ganz kurz mal für alle Interessierten mitteilen, warum es jetzt seit 2 Wochen keine neue Ultimate Fighter-Folge mehr gibt. Ist halt so. Ja, die haben jetzt 2 Wochen ausgesetzt. Und so wie ich das verstanden habe, liegt es daran, dass keine Events stattfinden. Und man möchte das schon irgendwie so, auch wenn die Events laufen, möchte man Ultimate Fighter zeigen, also am Wochenende. Dass man das praktisch nutzt, um Pay-Per-Views und andere Cards so ein bisschen zu promoten. Mhm. Und da jetzt nichts ist, haben sie sich gedacht, nö, das strecken wir einfach noch ein bisschen und zeigen keine neue Folge. Was für mich völlig absurd ist, weil das gerät ja völlig aus dem Fokus. Mhm. Also das finde ich auch ganz komisch. Die Ratings... Komisch, ja. War das ohne Ankündigung einfach ausgelassen oder haben sie am Ende der Folge gesagt, Kinder, nächste Woche machen wir nichts? Ich habe nichts mitbekommen, aber es muss ja irgendwo kommuniziert worden sein, denn andere haben es mitbekommen. Also, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Ich war ganz überrascht, dass dann vor 2 Wochen mittwochs nichts Neues kam und letzte Woche auch nicht. Und dann habe ich gedacht, hä, was ist denn da los? Aber naja, gut. Wie gesagt, zum Rating bei der Staffel ist wieder interessant, dass die relativ gute Aufnahmezahlen haben. Also diese DVR-Zahlen sind immer ganz stark. Ansonsten, so kannst du sagen, zusammengerechnet schauen es immer so zwischen 700 und 800.000 Leute. Ja, es ist jetzt nicht so schlecht. Aber ich habe ja auch die ersten beiden Folgen gesehen. Ja, also, aber es ist trotzdem insgesamt, die Folgen an sich sind nicht so stark, wie man sich es eigentlich erhofft hat. Dana White hat es ja wirklich, also hat er gesagt, das ist ja was ganz Neues und das haut uns alle um und es wird immer besser und besser und besser und man ist wieder drauf reingefallen, hat man jetzt so aktuell das Gefühl, denn so wirklich was Neues ist es dann auch wieder nicht. Richtig fette, geile Intrigen gibt es dann auch nicht. Es ist halt dann lieber Tottel, lieber. Es ist halt immer dasselbe bei Ultimate Fighter. Der Philipp guckt das ja auch gerade, ne? Was? Der Ultimate Fighter. Ja, ich weiß, hat er mir schon ein paar Mal irgendwas geschrieben. Was sagst du denn das denn so? Ja, interessiert mich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mal bei Dave Meltzer nachgefragt, weil ich es nicht einschätzen konnte, ist es jetzt ein gutes Rating oder ein schlechtes Rating? Weil ich persönlich würde sagen, es ist eigentlich wenig dafür, dass du da von der 20. Staffel sprichst und ein Champion wird halt gekrönt und es wurde viel Hype gemacht und Dana White hat ja gesagt, ja, der Unterhaltungschef von Fox, der kann überhaupt nicht mehr aufhören, das zu gucken, weil das geilste Programm sei, was er je gesehen hat. Da habe ich mir so gedacht, Alter, also, da ist ja manches PlayStation 4 Cover unterhaltsamer. Also, und das soll schon was heißen, wenn ich das sage. Dave Meltzer meinte, er hätte gedacht, dass die Zahlen schlechter sind, aber er weiß natürlich nicht, was sich die UFC gedacht hat. Also, wenn man jetzt Dave Meltzer, den Zahlenpapst, was Zuschauerquoten und so angeht. Also der Udo Lattek des MMAs, das ne? Das ist er. Dann sind die Zahlen wohl nicht so schlecht. Die sind jetzt auch nicht überwältigend gut, aber sie sind okay. Erwartungsgemäß vielleicht sogar ein bisschen besser. Finde ich interessant. Ich finde es gefühlstechnisch auch nicht so schlecht für eine neu etablierte Division und so, obwohl es ist eigentlich schon interessant. Sie haben geile Coaches, ne, mit Pretty Tony und so. Da kommt aber auch nichts rüber. Überhaupt nichts. Ja, Pretty Tony ist ja sowieso ein Schwachmat, mal ganz im Ernst. Nee, finde ich alles gar nicht so sehr. Das ist wenigstens jemand dann, weißt du, der so ein bisschen polarisiert. Also, das ist jetzt nicht so. Also, es ist jetzt nicht so ein ganz blasser Typ, sage ich jetzt mal. Weißt du, also er ist ja schon so auf seine Art und Weise. Love him or hate him. Also, ja, so ist es wirklich, ja. So, okay, das ist ja dann nochmal ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, da könnte man so ein bisschen für Interesse sorgen. Aber ja. Macht's ja. Also ist ja bei mir auch so. Ich gucke mir das an und denke mir so, ja, bla bla bla, derselbe Käse, macht jetzt endlich mal Gas hier, zeigt mir die Kämpfe. Und ja, ich habe keinen Bock da jedes Mal zu hören, dass das die eine, keine Ahnung, nicht gut boxen kann und die andere beschwert sich, dass die eine irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit rumfurzt oder so. Das ist mir alles zu blöde. Das ist mir wirklich zu blöde. Ist das so, da? Ja, das ist zeitweise wirklich unerträglich. Also, ich habe es mir einfach geiler vorgestellt. Weil Dana White davon so begeistert war oder uns das jedenfalls vorgegaukelt hat, dass er so begeistert war davon. Und ja, aber Mensch, Dana White, da muss man auch wirklich auch langsam schon sagen, man glaubt dem doch. Wer einmal lügt, ne? Das ist ein Promoter. Das ist ein Promoter. Und das muss klar sein. Dana vielleicht White der Beste mit überhaupt. Und er schafft es. Aktuell auf jeden Fall der Beste. Also, es gibt für mich keinen besseren Promoter aktuell als Dana White. Weil er schafft es wirklich jedes Mal, mich heiß zu machen auf sowas wie Ultimate Fighter. Wenn du Dana White zuhörst, egal von welcher Fightcard, hast du Bock danach die Fightcard. Ja, weil wenn du in sein Gesicht guckst und so, der strahlt da ja auch richtig förmlich. Der glaubt, glaube ich, also der glaubt definitiv selbst den Kram, den er erzählt. Ja, wenn ich vielleicht so ein Leben hätte wie er und so viel Zeit hätte und alles und immer Bestandteil dieser Sendung wäre, dann wäre das vielleicht für mich auch ein Riesen-Happening. Also weißt du, stell dir mal vor, du wärst halt jedes Mal Teil dieser Produktion. Ja, dann müsstest du dir halt den Scheiß nicht komplett da reinziehen, wie er zusammengeschnitten wurde und den ganzen Käse, sondern bist halt dann da vor Ort und dann mag das ja auch ganz interessant sein. Aber also, als TV-Show scheint Ultimate Fighter irgendwie so ein bisschen durch zu sein, habe ich das Gefühl. Dass das Konzept als solches? Ja, genau. Vielleicht auch da mal ein Päuschen? Weil die rotzen da ja auch die Scheiße raus wie sonst was, ne? Häuschen oder komplette Umstrukturierung der Sendung. Also warum denn nicht mal? Warum müssen die das denn so repetitiv rausrotzen da? Die Events, die Ultimate Fighter Geschichten, warum? Ja, du könntest halt einmal im Jahr Ultimate Fighter machen oder sowas. Aber es hat ja, es kommt ja so rüber, dass wir sonst nichts anderes hätten. So, Mensch, hier, ihr seid ja ausgehungert. Stell dir mal vor, du machst. Hättest jetzt dieses Jahr nur das Mexiko-Ding gemacht. Das wäre ein neuer heißer Markt gewesen. Weißt du, wo einfach noch nicht abgegrast wurde seitens der UFC. Und dann hätte man halt sowas auch im US-Fernsehen zeigen können. Wo ist das Problem? Also ich verstehe das immer nicht so richtig, dass man dann sagt, ja, aber wegen der Sprache und so. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn da mal ein Untertitel mit drunter steht. Nee, finde ich auch nicht. Ich bin auch nicht der große Freund von Untertiteln, deswegen gucke ich auch keine asiatischen Filme im Original. Ja, aber die Sprache lernen. Ja, das ist richtig. Aber ich bin auch nicht so der große Untertitelfreund. Wobei zum Beispiel bei The Wire gucke ich mit Untertitel. Auf Englisch und mit englischen Untertiteln, weil du verstehst die ganzen Gangster-Rapper halt nicht, ne? Ja, Entschuldigung. Du bist aber auch nicht in der Hood aufgewachsen. Ich bin auch nicht in der Hood aufgewachsen. Also ich bin wohlbehütet Grünwald Hannovers aufgewachsen. Ja, genau. Da, wo man das Kind mit der S-Klasse zur Schule bringt. So sieht's aus und wo noch Honig die Leine runterfließt. Oh, das ist lecker. Nee, ich finde, man sollte sich da einfach so ein bisschen auf den ausländischen Markt jetzt konzentrieren, denn da ist mit Sicherheit noch Potenzial, Europa und jetzt eben Mexiko und mit Sicherheit auch noch ja, in Asien oder so. Aber in Amerika ist halt auch irgendwo alles abgegrast. Die meisten, die bei Ultimate Fighter mal dabei waren, sagen, würde ich niemals nochmal machen. So, jetzt kannst du davon ausgehen, dass sich irgendwelche Kämpfer dann in irgendwelchen Gyms immer mal wiedersehen, darüber sprechen und die meisten werden dann sagen, Alter, vergiss das mit Ultimate Fighter, kämpfe einfach regelmäßig, gewinne deine Kämpfe, da wirst du schneller, als du gucken kannst in der UFC sein, denn sie haben so viele Fight Cards. Die brauchen Leute. Und wenn du da bei Ultimate Fighter dabei bist, hast du halt erstmal einen Stempel, also auf der Buchse. Also wenn du halt, sag ich jetzt mal, das Ding nicht gerade gewinnst, weiß ich nicht, ob es so gut für deine Karriere ist. Hat Gastelum seine Staffel gewonnen? Ja, der hat seine Staffel Ah, Entschuldigung. gegen Uriah Hall damals. Stimmt, die alte Pfeife. Was macht der eigentlich? Ja, er verkauft jetzt Schlüpper, glaube ich, irgendwo. Habe ich den mal rumstehen sehen hier in Langenhagen. Schlüpperhändler. Hallschlüpper, ist glaube ich die Bude. Nimm drei, zahl zwei. Er hat so ein ganz ausgefuchstes Geschäftsmodell entwickelt. Machen wir mal ein bisschen weiter. So ein paar Fight-Announcements, die noch angefallen sind und aus meiner Sicht interessant waren. Unter anderem Holly Holm wird endlich in den Oktagon steigen. Und zwar Habe ich sogar gegen, mitbekommen. ja, siehst du, das ist gut. Und zwar gegen eine, die eigentlich auch ganz niedlich ist, so. Finde ich Raquel Pennington und ich finde, wenn was ausschlaggebend Ja. ist in der UFC, dann Niedlichkeit. Finde ich auch. Da habe ich dich endlich so ein bisschen resozialisiert, dass es hier einfach auch auf die äußeren Werte Das ist ankommt. interessant, denn in der ersten Folge war genau das ein Thema. Da haben wir über irgendeinen Kämpfer gesprochen, habe ich schon wieder vergessen, wer das war. Und du sagst so, ja, ich finde aber, der hat nicht den Look. Also das ist schon. Und Ja. ich bin dann völlig enttäuscht und sagst so, Alter, es kommt doch überhaupt nicht auf den Look an. Die Doch. Skills entscheiden. Dann sagt er, ja, Moment mal, man braucht ja auch ein Gesamtpaket. Und Ja, jetzt es kommt aufs Gesamtpaket. Es hat sich bei mir 1,5 Jahre durchgezogen. Ich bin einfach 1,5 Jahre später, genau, sag ich als allererstes zu einer Kämpferin, die wirklich alle möglichen Attribute schon gezeigt hat, sie ist ja auch ganz niedlich. Raquel Pennington ist doch die Tätowierte, ne? Die tätowierte Lesbe ist das. Ja, ich glaube, alle Tätowierten sind Lesben. Ja, oder alle Lesben tätowiert. Eins von beiden wird zutreffen. Nee. Ja, interessanter Kampf für Holly Holm. Auch kein leichter Kampf für Holly Holm, Nö. aber halt auch nicht der schwerste Kampf für Holly Holm. Ich bin gespannt. Also, wenn sie das Ding gewinnt, dann kann sie sich wirklich Hoffnung machen, als nächstes dann auf die Siegerin Kat Zingano gegen Ronda Rousey zu treffen. Wetten werden hier nicht angenommen, denn ich glaube, das ist ein Minusgeschäft. Nee, aber Holly Holm, Raquel Pennington ist ein Kampf, auf den freue ich mich. UFC 181. Doch, muss ich sagen. Auf derselben Card wird auch Sergio Pettis wieder vertreten sein. Naja, da bin ich ja auch ein bisschen latent abgeflaut bei mir, der Hype. Ja, ich finde Sergio Pettis. Wenn ich den da schon bei Ultimate Fighter rumeiern sehe. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, den er geht. Also auch die Niederlage, die er da einstecken musste, war okay. Er ist jung und muss noch viel dazulernen, aber er hat definitiv die Skills und das Talent, um ein guter Kämpfer zu werden. Und jetzt gegen Matt Hober kann er sich wieder präsentieren auf einer Pay-per-View-Card, beziehungsweise er wird dann wahrscheinlich bei den Prelims rumdümpeln. Aber war die 181 nicht die Dings-Card? Die, mal schnell nachgucken, ja. Die, ach nee, das ist die Hendricks Lawler 2-Card. Okay, alles klar. Bist du da heiß drauf? Auf 181 oder was das ist? Was machst du da? Sag mal, Dieter. Sag doch mal, Dieter. Warum siehst du denn jetzt so eine Fresse? Du hast morgen Geburtstag, da kannst du doch mal fröhlich gucken. Feiern wir heute noch rein? Oh Gott, was hast denn du für eine Stimme? Geh wieder raus, das ist ja ekelerregend. Freue ich mich auf diese Card, war deine Frage. Ja, freue ich Ja, mich ne, auf den natürlich. Fight. Ja. Ja, ich bin gespannt, weil Robbie Lawler hat halt Hendricks fast besiegt beim ersten Mal und der Kampf war halt großartig. Mit Sicherheit einer der besten in diesem Jahr bislang. Also das Event wird sick, sagt man. Ja, dieser blöde Brandon Sharp, der macht's halt völlig kaputt. Nee, ne, der ist nicht da drauf. Doch, doch. Gegen wen Gegen denn? Travis Brown. Dieser Typ geht mir Der so kriegt. auf die Nüsse Ja, mittlerweile. übrigens, Travis Brown wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Habe ich dir ja neulich mal erzählt, ne? Nee. Ja, doch, wohnt da. Guck So mal. unglaublich, unglaublich, das darf er sich auch ruhig mal Genau. persönlich nehmen. Das ist ein unfassbar fettes Schwein, der Typ. Ist das eigentlich die erste Card, auf der Pettis und Pettis zusammen sind. Also ich meine jetzt nicht in der UFC, ja. Ja, das ist die erste Card. Weil in der UFC, Pettis, ja. Da, ja, gut. Ja, das weiß ich nicht. Bei irgendeinem anderen Turnier oder da so. Anthony Pettis ja seit gefühlt 49 Ionen nicht mehr gefightet hat und Pettis des Öfteren schon in der Vergangenheit, wird das erste Mal sein, dass sie in der UFC auf derselben Card antreten. Und das Main Event der Prelims ist ja wohl auch geil, oder? Faber gegen Francisco Rivera. Ja. Ja, gut, das ist natürlich kein Gegner für Rhea Faber. Das heißt, aber ist doch geil, Rhea Faber. Ja, dass der da ist, ist okay, klar, aber der Gegner ist halt, der hat halt keine Gegner in seiner Die Holly Holm, wie sieht denn die eigentlich aus? So, wie sie halt aussieht. Na, muss man auch schon Abstriche machen. Also der Brandon Sharp, da muss man jetzt hier an der Stelle nochmal sagen, also was der da in seinem Podcast verzapft, nicht, dass unser Gelalle da besser wäre, aber... Ja, wir leihen heute ein bisschen, ne? Ja, ich stelle mich aber nicht hin und behaupte, ich wäre der größte UFC-Champion und beste Kämpfer, athletischster Kämpfer in der Heavyweight-Division, ja. Und wird halt jedes Mal vermöbelt und heult danach rum wie so ein Baby. Mhm. So, was macht denn der da auf der Karte? Wir haben da Pettis Melendez, Hendrix Lawler, Pennington Home. Das ist für Travis Brown, das ist der Boxsack für Travis Brown. Ich schwöre. Er wird verprügelt, ne? Ich hoffe so sehr. Ich bin kein großer Travis Brown-Fan, aber kannst dir nicht vorstellen, wie ich mir wünsche, dass Brandon Sharp so auf die Fresse bekommt. Ja. Also, dass diesen Typen, den habe ich gefressen. Den habe ich echt gefressen. Der Punkt war folgendes: Als er nach diesem Kampf gegen Arlovski in seinem Podcast angefangen hat zu heulen und wie schlimm das alles war für ihn und dass er so viel Liebe erfahren hat von den Fans und danach wirklich einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Ja, jeder weiß, ich habe den Kampf klar gewonnen, so ein Quatsch. Dann denke ich mir immer, Alter, hast du den Kampf jemals angeguckt? Hast du den Kampf jemals... Dana White hat es auf den Punkt gebracht. Es gab bei diesem Kampf nur Verlierer. Die Zuschauer und die beiden anderen Idioten. Ja. Fertig. Und sich dann so hinzustellen und da aufzublüstern als bester athletischer Heavyweight und also das ist eine absolute Pfeife. Naja, gut. Mit dem müssen wir noch leben lernen, glaube ich. Darren Cruikshank kämpft gegen KJ Nunes beim Ultimate Fighter 20 Finale. Das ist ein cooler Kampf, auf den freue ich mich. KJ Nunes hat, war das sein letzter Kampf gegen... nicht Stonehand, wie hieß der denn nochmal? Stout vorne rum. Wie heißt der Stout vorne rum? Du kennst ja doch alle, Chris. Also Stout Sam hab ich noch nie gehört. Heißt er, du hast recht, absolut. Sam Stout, ja. Du hast absolut recht. Sam Stout, genau, das war dieser Catchweight-Fight, der großartig war. Und Darren Cruikshank, der ja immer wie blöde sich im Kreis dreht mit seinen Kicks. Das könnte auch interessant werden. Das Ganze dann bei Ultimate Fighter 20 im Finale. Was haben wir denn sonst noch hier? Weiterhin große Verletzungsprobleme habe ich mir hier hingeschrieben. Bei wichtigen Pay-Per-Views. Eric Perez verletzt. Ist er nicht bei Twitter, UFC 180 mitmachen. Achso. Das Eric Perez, mit dem haben sie schon so ein bisschen diese Mexiko-Card auch promoted. Also er war natürlich jetzt nicht das Highlight dieser Card, aber ist halt ein mexikanischer Kämpfer und hat einen gewissen Namen. Und ja, ist dann weg gewesen vom Fenster. Hat sich verletzt, aber das scheint auch schon 3 Wochen alt zu sein, denn so richtig erkenne ich jetzt nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe, dass Eric Perez hier verletzt ist. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob es da noch eine Hintergrundinformation gab, die ich... Ah ja, hier steht's. Mhm. Ja, kann ich aber nicht drüber reden. Hä? Ja, ist eine ganz geheime Sache. Dann Korean Zombie, das fand ich noch interessant, kann man ja auch mal kurz mit abgreifen, dass er 2 Jahre zum Militär musste. Das hat ja auch ein bisschen doof gelaufen für ihn. Er ist ja Südkoreaner. Und da haben die sich vom Militär jetzt gesagt, so, den ziehen wir jetzt erstmal ein. Und jetzt ist er halt weg vom Fenster. Guter Mann, ohne Frage. Aber er darf nur im Büro ran. Und sie verbieten ihm halt zu kämpfen. Er darf zwar trainieren, aber er darf nicht in der UFC antreten. Und 2 Jahre lang sehen wir jetzt keinen Korean Zombie. Und wenn der dann irgendwann wieder zurückkommt, kann er mal Dominic Cruz um Rat fragen, wie man so eindrucksvollen Comeback gestaltet. Denn der wird dann auch so 3 Jahre ausgefallen sein. Hat sich ja nach seinem letzten Kampf irgendwie da, war das der Fuß irgendwas verletzt? Ach, wer weiß das. Das war's Ohr. Auf jeden Fall ist er weg. Ist er weg. Conor McGregor habe ich mir aufgeschrieben, will Featherweight Champion werden. Das ist nichts Neues, aber, und dann den Lightweight Champion direkt herausfordern. Mhm. Und McGregor hat sich schon einen Plan gemacht. Am selben Abend, glaube ich. Am selben Abend, genau. Er hat sich schon einen Plan gemacht, und zwar möchte er Anfang 2015 diesen Featherweight-Titel gewinnen. Im Stadion? Jose Aldo, nee. Und im Sommer möchte er ihn dann 2015 natürlich im Stadion verteidigen gegen Jose Aldo. Und danach will er den amtierenden Lightweight-Champion herausfordern. Unter Umständen ist das dann Anthony Pettis. Und ja. Wenn ich mir den Kampf so vorstelle, passt das überhaupt nicht zusammen. Also gefühlt ist Anthony Pettis auf einem anderen Level. Also das kannst du ja nur so sagen. Also das ist, wenn ich mir die beiden so im Oktagon vorstelle, habe ich das Gefühl, dass McGregor überhaupt nicht in dieser Liga spielt. Ich unterschätze ihn da bestimmt so ein bisschen, aber gegen Jose Aldo kann ich mir noch vorstellen, dass er vielleicht davon profitiert, dass Aldo so ein bisschen satt ist und einfach ja alles erreicht hat und ein bisschen und er, weil kommt. Er ja auch im absteigenden Nova União Team ist, wo man ja, wie man weiß, eigentlich nur noch Scheiße bei rumkommt. Man kann es jetzt so nicht sagen, so drastisch. Muss man doch. Nee, weil es spricht ja nichts dafür. Sie hatten ja jetzt ja nur dieses dieses Problem, dass ihre Kämpfer offensichtlich mit dem Weight Cut nicht so richtig klarkommen. Aber immerhin muss man ihnen schon noch sagen oder ihnen schon noch zugutehalten, dass sie mit die besten brasilianischen Kämpfer in ihren Reihen haben. JDS, Jose Aldo, Hennen Barão, das sind alles Leute, die vielleicht im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr einen Titel tragen könnten. Also jetzt nicht so, dass die Kämpfer plötzlich nichts mehr drauf haben, aber was man natürlich nie unterschätzen darf, glaube ich, ist, wenn du so eine lange Zeit auf einem hohen Niveau deine Division dominiert hast, dass du dann irgendwann mal so sagst, mein Gott, da kommt der McGregor und der ist heiß, weißt du, der ist wild, der will es unbedingt. Ja, der ist wild. So, und vielleicht fehlt dir dann so der letzte Tick, um so einen McGregor zu besiegen, der dich da überrennt in den ersten Minuten einer Runde oder so. Könnte sein, also bin mal gespannt, wie sich das mit Conor McGregor so verhält. Also so wie es jetzt ja aktuell aussieht, möchten sie und auch die UFC McGregor nochmal kämpfen lassen, bevor er möglicherweise einen Titelkampf bekommt. Naja, warte mal, er soll jetzt nochmal antreten und dann gegen Aldo. So ist doch der Plan immer gewesen, oder nicht? Nee, kann man so nicht sagen. Also es gab nie den direkten Plan. Er selber, Conor McGregor, hat sich das natürlich so ausgedacht. Naja, selbstverständlich. Man muss natürlich jetzt mal abwarten. Ganz entscheidend ist natürlich jetzt dieser Samstag. Wenn da Aldo gewinnt, ist erstmal ein Problem aus dem Weg geräumt. Wenn Mendes da gewinnt, dann steht natürlich ein möglicher Rückkampf im Raum. Denn da sind ja zwei Sachen, die dann passiert sind. Zum einen hat Aldo den Titel verloren. Und dann zum anderen steht es praktisch 1-1 zwischen den beiden. Mhm. So, jetzt könnte es natürlich sein, das wird mit Sicherheit dann auch damit zu tun haben, wie viel Bass der Kampf erzeugt hat, etc. pp., dass man dann sagt, ich möchte sofort ein Rematch haben oder ich verschiebe das noch. Wenn ich Conor McGregor wäre und Chad Mendes hat den Titel, dann würde ich versuchen, diesem Kampf aus dem Weg zu gehen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Conor McGregor gegen so einen guten Wrestler wie Chad Mendes gewinnen kann. Aber wie gesagt, das hat man bei John Jones auch immer so gesagt. Ja, aber kann man da auch nicht gleichzeitig die Frage stellen, dass dann Chad Mendes gegen so einen guten Striker gewinnen kann? Oder ist dann Grappler immer vor? Er ist ja selber ein guter Boxer. Ach so. In seinen letzten 5 Kämpfen 4 Knockouts. Also der Typ hat ja schon eine gewisse Wucht und er hat halt mehr Skills vielleicht. Vielleicht. Ja, Conor McGregor bleibt ja auch nicht stehen in seiner Qualität. Also der wird sich auch verbessern und klar, er hat alle seine Niederlagen am Boden kassiert durch Submissions. Es ist eine gewisse Anfälligkeit, die da früher definitiv vorhanden war. Schwierig zu sagen, aber ich würde behaupten, dass McGregor vielleicht, aber das ist Jose Aldo, das ist jetzt auch nicht die letzte Pfeife. Beide Gegner wären sehr schwer für ihn. Aldo ist auch keine Pfeife. Kick Aldo heißt er ja auch, Kick Aldo. Auf jeden Fall gibt es dann noch den Frankie Edgar gegen Cub Swanson-Kampf. Cub Swanson seit Ewigkeiten unbesiegt und eigentlich schon längst an der Reihe mit einem Titelkampf. Frankie Edgar hatte zwar schon einen Titelkampf gegen Jose Aldo, aber tja, es sind auch zwei, die definitiv da ein Wörtchen mitreden könnten. Also da spielen jetzt viele Sachen, glaube ich, eine Rolle. Wie sieht der Cub Swanson gegen Frankie Edgar-Kampf aus, wenn Cub Swanson Frankie Edgar da weghaut in beeindruckender Manier dann vielleicht mal ein bisschen die Fresse aufmacht, dann könnte er da auch vor Conor McGregor berücksichtigt werden. Das ist alles, das sind viele Wenns und Abers, aber so wie es wohl aussieht, wird Conor McGregor noch einmal kämpfen müssen und wenn er den Kampf gewinnt, dann danach einen Titelkampf bekommen. Ja, der gute alles alte mit, Konjunktiv. Ja, genau. Das würden wir nur ohne den machen. Mit Vorsicht zu genießen. Dann gibt's, wir haben vorhin schon über Ultimate Fighter gesprochen, gibt's Gerüchte, dass die 21. Staffel wirklich was, dass da wirklich was geändert werden soll. Denn man überlegt wohl, die 21. Ultimate Fighter Staffel so zu kreieren, dass man Camp versus Camp macht. Also zum Beispiel American Top Team gegen Black Zillions. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Das ist jetzt, ja, ist die Frage, wie machen die das dann? Machen die das dann, Naja, wieso? Die holen Alpha Male und Black Zillions holen sie und dann packen sie die jeweils in Häusle? Oder nicht? Ja, aber wie machen sie es denn dann? Was soll es denn da gehen? Roya Faber muss ja nicht mehr um Titel, um Platz in der UFC kämpfen. Also eigentlich müsstest du das ja dann mit Prospects machen, die ja noch keinen UFC-Vertrag haben. Und dann ist die Frage, du ist das denn schon fix, dass es denn Ultimate Fighter heißt? Da könnte man auch Ultimate Camp Battle machen, keine Ahnung. Ja, das wäre echt ein viel besserer Name. Ja. Ja, aber wenn du es Ultimate Fighter nennst und es ist ja das nicht ist faktisch, dass du dann... Ja, ich weiß es halt eben nicht. Die Frage stelle ich ja in den Raum. Also es macht halt wenig Sinn, die führenden Teammitglieder, die man halt schon kennt, dann gegeneinander antreten zu lassen. Also um was soll es da gehen, ist halt dann die Frage. Geht es da nur um die Ehre? So. Camp Supremacy. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da gibt's ja noch andere Kämpfer in den Reihen der verschiedenen Teams. Aber die Frage ist natürlich, haben die dann wirklich so gute oder so viele gute in den unteren Regionen? Also die Idee finde ich auch nicht schlecht, Camp versus Camp, aber ja, bin mal gespannt, ob es das gibt und wie sie es dann machen. Aber an und für sich, die Idee klingt erst. Ja, finde ich auch gut, dass man da einfach sagt, Camp A gegen Camp B müssen 8 Leute stellen oder 10. Das wird man hinkriegen, oder? Ja, wahrscheinlich. 3 Bitches, 7. 8 oder sowas. Bitcher? Ja, nee. So viele Frauen haben die dann auch nicht da am Start. Wie gesagt, mal abwarten, wie sich das denn aus... wo ist eigentlich Juliana Pena bei welchem Camp? Die ist im Seattle-Camp da. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist dasselbe Camp, wo auch... Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Maike Chiesa ist und Sam Cecilia. Irgendwo in der Nähe von Seattle. Ja. Achso, dann noch eine interessante Nachricht bezüglich der Prominenz der UFC so oder des Values der UFC. Sportsnet hat bislang in Kanada die UFC ausgestrahlt. Und Sportsnet hat jetzt angekündigt, dass sie, Stand heute, die UFC fallen lassen und nicht mehr zeigen. Das ist jetzt erstmal noch nicht so ein Riesending, denn Sportsnet hat was viel lukrativeres an Land gezogen, nämlich einen NHL-Deal und in Kanada ist halt die NHL ist halt immer noch das Nonplusultra und kostet einen Haufen Asche und dann mussten sie halt Einsparungen tätigen und haben gesagt, gut, wenn wir jetzt hier die NHL haben mit den 6 Millionen Spielen und natürlich weitaus mehr Zuschauer ansprechen, dann haben wir keinen Platz mehr für die UFC. Und jetzt möchte wohl TSN die UFC in ihren Sender holen. TSN kennt man vielleicht noch, die haben früher Raw übertragen, WWE Raw in Kanada, ist also auch ein großer Sender, der aus mehreren kleineren Sendern besteht, aber schon ein wichtiger Sender ist in Kanada. Dennoch interessant, dass halt so ein langjähriger Partner wie Sportsnet sagt, ja, lass mal erstmal und wir konzentrieren uns jetzt auf NHL. Ist ja dann auch ein Zeichen, dass sie vielleicht sagen, okay, die werden jetzt nicht in den nächsten 3 Jahren hier den Markt total beherrschen und in neue Höhen führen, weil eins muss man natürlich auch sagen, in Kanada fehlen dann schon auch so ein bisschen so Leute wie GSP, auch wenn sich da andeutet, dass er angeblich wieder vor dem Comeback steht und so. Ja, aber natürlich die geilsten kanadischen Tage scheinen vorbei zu sein. Rory McDonald ist mit Sicherheit auch nicht das Aushängeschild so für Kanada, glaube ich. Aber sehr interessant, die Geschichte. Ja, es ist schon interessant, dass da so ein paar Sachen einfach jetzt zusammenkommen, sage ich mal. Also Ja. Und es wirft natürlich einfach kein gutes Licht. Also es ist halt nicht so, dass auf die UFC, es ist natürlich jetzt nicht so, dass dann jeder sich immer alles nochmal durchliest und sondern man liest halt, okay, Sportsnet lässt UFC fallen und habe ich nicht vor 2 Wochen mal gelesen, dass Ratingagentur XY die Kreditwürdigkeit herabgestuft hat. Also weißt du, das liest sich halt einfach nicht wie neue Rekorde. Interessant, definitiv. So, Conor McGregor. Waren wir vorhin schon, muss man hier nochmal ansprechen. Kenne ich. Du kannst dich mit Sicherheit daran erinnern, dass es so ein Länderspiel zwischen Deutschland und Irland gab. Ja. So. Da haben wir gekocht. War das das? Ah, cool. Da haben wir gekocht, so sieht's aus. Okay. Warte mal noch. Daraufhin hat Conor McGregor Dennis Siver einen Tweet geschickt. Und zwar hieß der folgendermaßen, oder lautete der folgendermaßen: Someone grab the World Cup quick. Dennis Siver, we whooped your pussies. Ja. Liked it, whoop. Das wird irgendwie merkwürdig. Er schreibt irgendwie: Like it whooped you on any soil, you little German midget. Also, unterm Strich beleidigt er ihn halt dann nochmal. Was heißt denn das? Was heißt denn soil? Was? S-O-L? Du hast da Englisch studiert lange. Ich habe Englisch studiert lange, aber leider nicht zu Ende. Ich muss hier den neuen Finder gleich mal benutzen. Kann er mir nicht weiterhelfen. Gibt's nicht im Deutschen das Wort. Säuler heißt das, glaube ich. Boden. Boden? Okay. Boden. Ja, also hat dann so ein bisschen Dennis Siever blöd von der Seite angemacht. Dennis Siever hat darauf, glaube ich, sogar reagiert. Nice suit, your lame trash talk, hat er geschrieben. Oscar ja. McGregor, und hat ein Bild gepostet von Oscar von der Sesamstraße. Naja, gut. Geil, oder? Ja. Dennis warum habe ich nicht mehr erwartet von Dennis Siever? Also nochmal zusammengefasst, Conor McGregor hat ein paar coole Lines gedroppt und Dennis Siever hat dann geschrieben: Nice suit, you lame trash talker. Oscar McGregor, Golddigger, Goblin, at Dana White, at UFC, at Lorenzo Fertitta, und dann original Oscar von der Sesamstraße. Und da wird sich Dana White wahrscheinlich gesagt haben: Money Fight. Ja, it's on. It's on. Ja, das könnte aber tatsächlich ein Kampf sein, der kommen könnte mit Conor McGregor. Ja, wäre ein interessanter Kampf. Dennis Siever ist ja am Boden jetzt nicht der schlechteste. Ja, wäre interessant. Also, Brow gegen Was hat er denn mit dem? Also seit dieser PK, wo er zu ihm ihn als Midget da bezeichnet hat, was hat er denn? Ja, vielleicht ist das ein Gegner, wo er sich Hoffnung macht, den relativ leicht besiegen zu können. Weißt du, also du willst ja, wenn du Conor McGregor bist, Kämpfe gegen bekannte Kämpfer, die auch in den Rankings ein gewisses Standing haben. Ja. Aber besiegbar sind. Ja, genau. Die für dich relativ leicht besiegbar sind, wo du praktisch gut aussehen, eine gute Figur machen kannst. Also das ist, es kann natürlich auch trügerisch sein. Also, ja. Bin mal gespannt, ob sie es durchziehen, ob sie Conor McGregor gegen Dennis Siever stellen. Mhm. Mit Sicherheit nicht der leichteste Kampf für Conor McGregor. Das kann man schon sagen. Aber man kann ihn jetzt ja auch nicht gegen irgendwie so Fallobst stellen. Also so ein bisschen muss er dann auch mal was vor die Fäuste kriegen, um seinen Number-One-Contender-Status zu untermauern, sage ich jetzt mal. Ja, einen Fight braucht er noch. Ja. Faber gegen Rivera, da haben wir drüber gesprochen, können wir abhaken. Dann habe ich Thiago Alves gegen Jordan Mean. Ja, weiß ich auch nicht mehr, warum ich das mit draufgenommen habe. Dan Miller, habe ich gesagt, kämpft gegen Daniel Severin, so hieß es, oder? Safran. Serafien. Wie hieß der denn nochmal? Der ist der mit den Eisaugen. Der Engel mit den Eisaugen ist das. Dennis Ach so, Serafien. Ich weiß nicht mehr, wie man den ausgesprochen hat. Das war der, wo alle immer gesagt haben, das ist ein Riesentalent, und hat er jedes Mal auf die Mütze bekommen. Serafian. So hieß er, glaube ich. Hört sich fast an wie die erste Ausgabe. Frank Mir hat mal wieder das Mundwerk aufgemacht und hat gemeint, er würde gerne gegen Brock Lesnar kämpfen. Ja, hat gesagt, weil es gibt auch Gerüchte, dass Brock Lesnar nach seinem WWE-Deal im April wieder zurückkehren könnte zur UFC, und ja, würde mit Sicherheit für die UFC ganz lukrativ sein, und ja, ich weiß nicht, bin da nicht so der Fan von, dass Lesnar nochmal in die UFC geht. Warum nicht? Weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass der nicht in dieser Liga spielt wie ein Junior Santos oder Cain Velasquez. Aber in der Heavyweight Division, da kann man, glaube ich, noch ein paar Leute wegschlagen. Aber dann geh doch lieber zur WWE, ey. Da wirst du da fürstlich entlohnt und musst dir halt nicht auf die Mütze hauen lassen. Ja. Denke ich mir dann halt immer. Aber gut, müssen wir mal abwarten. GSP Comeback, habe ich geschrieben. Ja. Dana verkündet, GSP hat die Freigabe, wieder MMA zu trainieren. Erinnerst du dich? Kreuzbandriss im März. Mhm. Und jetzt darf er wieder trainieren, und es gibt immer mehr Gerüchte, dass GSP zurückkommt. Das hat auch sein Coach gesagt. Er wird irgendwann definitiv zurückkommen. Aha. Verschiedene andere Weggefährten haben solche Andeutungen gemacht. Aha. Und jetzt munkelt man wirklich schon, dass GSP vielleicht 2015 zurückkehren könnte. Das wäre doch schön. Ach, ich würde mich tierisch freuen. Das wäre wirklich schön. Man hat irgendwie, also ich weiß noch genau, letztes Jahr, als er den Johnny Hendricks-Kampf hatte, da habe ich mir so gedacht, ach, ich bin jetzt irgendwie leid, dass GSP hier jeden besiegt. Und jetzt nicht mal ein Jahr später hätte ich mir gewünscht, er hätte jeden besiegt. Es fehlen einfach diese... Gerade Johnny Hendricks, den mag ich ja nicht. Ne? Nee, der hat bei mir auch wirklich an Stellenwert eingebüßt. Aber da bin ich gerade aus dem Konzept. Das macht doch gar Konzept nichts. Geraten, weil ich eine E-Mail erhalten habe. Was? Ja, das ist meine erste dieses Jahr. Was würde ich denn sagen? Ja, Johnny also GSP, Hendricks, der soll GSP. Zurückkommen, weil ich stehe auf diese Big-Time-Leute. So, Anderson Silva, GSP, John Jones, da geht einem mal das Herz auf einfach. Wenn die kämpfen, dann ist das ein besonderer Samstagabend oder eine besondere Samstagnacht und da fiebert man drauf hin. Und es ist halt anders, als wie wenn TJ fucking Dillashaw da aus kleinen Tupferningen einen Kampf gegen Rafael Soto hat oder wie der Vogel hieß. Also, ich möchte solche Typen halt einfach sehen. Und solange die UFC nicht das Glück hat, wieder solche Leute in ihren Reihen zu haben, müssen halt die Alten herhalten. Also ja, vorausgesetzt, Sie haben die Skills. Mhm. Hier fehlen sie doch auch, oder? Mir fehlen sie auch sehr, wirklich. Also, du hast natürlich in deiner großartigen Liste der ganzen Legenden natürlich noch Benson Henderson vergessen, der natürlich gerade eine kleine Talfahrt durchmachen muss. Nee, der kämpft, glaube ich, als nächstes, habe ich jetzt gelesen, gegen Sarah McMahon. Der ist ja jetzt ins Bantamweight gegangen. Ja, ins Women's Bantamweight. Ja, was denn? Wieso überrascht dich das? Warum muss man so schmunzeln? Nee, weil er sich ja auch rasiert hat, deswegen passt es ja jetzt auch. Nee, aber diese Big-Time-Fights, die hatte ich lange nicht mehr. Möglicherweise das letzte Mal, ja, Whiteman gegen Anderson Silva, oder war danach? Ja, John Jones. Ich brauche noch nicht mal so unbedingt dann die ganz, also natürlich ist es super, wenn du zwei ganz große Namen gegeneinander siehst, aber ja. Es reicht ja oft schon, so ein GSP halt da zu haben, oder halt eben ein Anderson Silva, oder mittlerweile mittlerweile ist John Jones da auch zu nennen, Ronda Rousey, da ist der Gegner nicht ganz so entscheidend, sondern Die Namen sind halt so geil. Ist Whiteman schon so ein Name? Er kratzt so ein bisschen daran, finde ich. Oh, finde ich also auch. Ich finde, dass Chris Whiteman gegen Vitor Belfort, dass dieser Kampf definitiv mehr Impact hat als Robbie Lawler gegen Johnny Hendricks. Ja, und auch ich mehr auch. Als Gilbert Melendez gegen Anthony Pettis. Also. Wobei da mein Money ist on Melendez. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ich hab. Also, die Pause ist extrem lang für beide. Und wenn ich. Der letzte Kampf von Melendez war der gegen Sanchez, ne? Ich glaube, du hast recht. Und das ist dann ja wirklich ewig schon her. Also, ja und Pettis, sein letzter Kampf war gegen Henderson. Wenn beide die Leistung zeigen können, die sie zuletzt gezeigt haben, würde ich behaupten, dass Pettis das Ding gewinnt. Ja. Aber es ist halt wie immer. Also es ist ja schon schwer vorauszusagen, wenn eigentlich die Qualitäten der Kämpfer klar zu unterscheiden sind. Also wenn du einen klaren Favoriten hast, selbst dann musst du immer wieder sagen, ja, aber man darf das und das nicht außer Acht lassen. Aber wenn du dann solche zwei Kandidaten da aufeinander losschickst, die beide gute Skills haben und beide wirklich unglaublich stark sind, dann ist es echt schwer vorherzusagen. Aber ja, wenn ich mich auf eine Seite stellen müsste, wäre es wahrscheinlich die Pettis-Seite. Aber musst einfach du ja auch so, machen. Ja, musst du ja auch machen. Muss ich auch als Spokesperson von Antonia Pettis machen, das stimmt. TJ Dillashaw hat man gerade eben drüber gesprochen. Der hat sich jetzt am Ellenbogen operieren lassen am Freitag. Ach, guck an. Fällt 3 bis 5 Wochen aus. Und Ich glaube, bis auf Mighty Mouse, alle Champions dieses Jahr unter Messer gewesen. Cain Velasquez, John Jones. Chris Whiteman. Ja, aber der ja nicht so schlimm, ne? Ja, aber operiert worden. Ronda Rousey? Von oben nach unten, sonst vergessen wir was. Johnny Hendricks, Anthony Pettis, TJ Dillashaw. Aldo auch. Aldo? Aldo war auch 8 Monate weg, mein Freund. Mighty Mouse war der Einzige, der kein Problem mit hatte bislang. Und Ronda Rousey. Alle Champions bis auf Mighty Mouse unter dem Messer gewesen dieses Jahr. Was bedeutet das? Dass die falsch trainieren, bedeutet das war sehr wahrscheinlich. Echt? Ja, das hört man immer wieder, dass die praktisch in den Trainingssessions viel zu viel Gas geben, viel zu wenig Ruhe ihrem Körper gönnen, zu wenig Regenerationszeit, immer volle Power. Auch die Sparring-Sessions müssen wohl viel zu hart sein, weil anders als im Boxen hast du halt dann häufig Leute auf einem hohen Niveau, die zusammen trainieren. Mhm. Im Boxen ist ja immer alles auf einen Kämpfer ausgerichtet in einem Camp. Also Klitschko und alle anderen sind dafür da, um Klitschko vorzubereiten auf den Kampf. Bei den meisten MMA-Teams ist es halt so, dass da mehrere gute UFC-Kämpfer in einem Team zusammen sind und sich dann gegenseitig unter Umständen auch anders fordern und schneller mal Verletzungen auftreten könnten. Ja, da gibt es zum Beispiel dieses alte Ding, warum man eigentlich Sparring-Runden macht, also mit richtigen Körpertreffern, mit richtigen, nicht nur Körpertreffern, sondern mit überhaupt richtigen Treffern. Wer hat das neulich mal, in irgendeinem Podcast habe ich das neulich mal gehört, dass er keine Sparring-Sessions mehr macht und hat es sehr gut erklärt. Er hat gesagt, wenn er also erstens mal spart man ja nicht mit den UFC-Handschuhen, sondern mit diesen Boxhandschuhen, mit den größeren. Zweitens mal hast du dann da noch so ein Kopfding da auf, so ein Headset sozusagen. Nee, wie nennt man das? Kopfschutz. So einen Kopfschutz hat man auf. Kennst du bestimmt von den Olympischen Spielen. Ja, ja, natürlich. Ja, genau, ja, ja, so. Klar. Und dann hat er mal so erklärt, pass mal auf. Sparring with Protection oder so heißt das. So, du hast erstens mal einen größeren Handschuh, zweitens mal vergrößerst du deinen Kopf. Sprich, du hast viel mehr Angriffsfläche. Und das Problem bei diesen Kopftreffern ist nicht der Treffer, also der, also was bei dir im Gesicht davon übrig bleibt, ja, also ob du da eine Schramme hast oder so, sondern das Problem ist der Einschlag. Also für dein Gehirn wird damit in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Also wenn ich jetzt meinen Kopf eigentlich schützen möchte durch diesen Hut und dass ich größere Boxhandschuhe nehme und so, ja, biete ich ja eigentlich viel mehr Angriffsfläche, werde häufiger vielleicht sogar am Kopf getroffen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du gegen Leute kämpfst, die diese Protection da auf der Mütze haben und die größeren Handschuhe und du dann im Oktagon stehst, fehlen dir manchmal 2-3 Zentimeter bei deinen Schlägen, weil du halt die immer so ein bisschen am Ziel vorbeihaust, weil du sonst, weißt du, denn aus dem Training das anders gewohnt bist. Also gibt immer Hüben und Drüben, denke ich mal, Pro und Kontras, aber insgesamt muss man definitiv sagen, dass in der UFC die Trainingscamps wohl zu hart sind. Da muss eine Ummodelung stattfinden. Ja, das hört man ja auch überall von sämtlichen Sportarten. Überall. Ne? Dass die Leute überall überbelastet sind. Dafür werden sie aber auch bezahlt. Jo, das stimmt. Meine Lieblingsgeschichte und auch die letzte News, die ich mir notiert habe, ist, Fabrice Werdum wäre beinahe an einer Kohlenmonoxidvergiftung in Mexiko gestorben. Mm. Und das ist eine Geschichte, dem würde ich direkt die Fight-Lizenz entziehen. Weil hier muss man definitiv von verminderter Intelligenz sprechen. Folgendes ist passiert. Fabrizio ist aber, glaube ich, auch sowieso nicht der aller... Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die Geschichte unterstreicht eher deine These. Folgendes ist passiert. Fabrizio Werdum ist schon nach Mexiko gegangen, um sich so ein bisschen auf die ganze Geschichte gegen Cain Velasquez vorzubereiten und so und sich vielleicht zu akklimatisieren und hat ja auch da einen Job bei Televisia oder wie diese Station da heißt. Egal, er ist auf jeden Fall in Mexiko gewesen, hat sich ein Camp ausgesucht, beziehungsweise einen Platz, wo er trainieren kann mit seinen Teamkollegen und seinem Trainer und so. Und ja, dann haben sie da festgestellt, Mensch, hier drin ist aber echt ein bisschen kalt und es ist echt blöd, wir brauchen hier unbedingt so einen Generator, der dann Wärme und Licht und Elektrizität halt erzeugt. Und wie man es halt so macht, stellt man natürlich mitten in den Raum. Wer kennt das nicht? Also er holt sich so einen Generator, wo die ganze Zeit die Abgase rauskommen und stellt sich den zum Beispiel in den Flur. Also kennt man ja. So, das allein ist ja schon wahnsinnig bescheuert, dass da nicht mal irgendjemand sagt, Mensch, habe ich so noch nie gesehen, dass so ein Generator irgendwie im Wohnzimmer steht. Nee, aber das scheint da gang und gäbe zu sein. Aber noch bescheuerter ist man, glaube ich, wenn man ins Bett geht und immer noch keinem auffällt, dass die Mühle immer noch läuft. Da frage ich mich, wie das funktioniert. Ja, das muss ja irgendwie bobbern, ne? Ja, also die sind mal alle ins Bett gegangen und keiner hat gemerkt, Mensch, da läuft ja noch irgendwas. Ich weiß nicht, vielleicht haben die sich auch alle davor volle Kanne da eingerattert und dann hat jeder gedacht, ach ja, da ist der Fabrizio noch am Werk, der donnert da immer das Bett durch oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwann ist wohl irgendjemand wach geworden mit tierischen Kopfschmerzen und schon so schummrig gewesen vor Augen und alles. Und es muss wohl nicht so besonders gut gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall alle ins Krankenhaus, Durchfall gehabt und Kotzeritis und alles Mögliche. Und haben sie festgestellt, ja, Kohlenmonoxidvergiftung eben durch diesen Generator. Und die Ärzte haben dann wohl gesagt, hier 2 Stunden und dann wäre Feierabend gewesen. Ja gut. Der wäre doch spritleer gewesen. Nee, also muss schon eine wahnsinnig bescheuerte Aktion gewesen sein von Team. Ja, was willst du dazu sagen? Also da fällt mir auch nichts mehr ein. Also ich meine, die kennen jetzt die Umstände nicht genau, aber also mal ganz ehrlich, wer stellt sich denn den Generator mitten in die Bude oder mitten ins Trainingscamp? Also ich meine, weißt du, da trainieren die. Das muss doch knattern, wie sonst was. Selbst, aber die trainieren da, die atmen die ganze Zeit diese Abgase da ein beim Training und so. Das kann doch alles nicht, also, naja. Dann habe ich noch eine Bitte, bevor wir nochmal ganz kurz dann 179 uns angucken, aber nur ganz kurz. Ja. Und zwar hat der Chris mich auf eine Idee gebracht. Chris war nämlich da war er nämlich einkaufen. Und wichtig, wenn ihr, Chris, ich habe absichtlich das jetzt ausgelassen, wenn ihr in irgendwelchen Computerfachmärkten seid, Apple Store, Mediamarkt, Saturn, Lidl, Aldi, alle, die Computer verkaufen, geht an die Computer und tippt mmaradio.de ein. Öffnet diese Seite überall. Ja. Das ist unsere geheime Botschaft. Ja. Das ist das, wir sind Banksy, Leute. Das ist unsere Social Media Aktion. Überall, wo ihr irgendwelche Computer zum Angucken findet, Laptops oder sonst irgendwas, hingehen, mmaradio.de öffnen. Ja. Das macht ein, mach ein Foto von, das ist ein Beweis oder keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, das ist eine schöne Idee. Ich habe gestartet, das Movement. Das zweite Movement, was ich gestartet habe. Das Foto muss man natürlich dazu sagen, musste nicht machen, denn damit macht man sich natürlich ein Stück weit verdächtig. Wer möchte denn schon mit der UFC in Verbindung gebracht werden? Das stimmt, ja. Also öffnet einfach schnell mmaradio.de, solltet ihr dabei erwischt werden. Ja, dann klappt zu. Nee, habe ich einen riesen Tipp für euch. Also wenn dann so ein Mediamarkt-Mitarbeiter, also nee, bei Mediamarkt kann man es komplett ausschließen, dass da überhaupt irgendjemand was mitbekommt. Ja. Sollte also irgendwo irgendjemand euch zum Beispiel dann ansprechen, was machen Sie denn da? Dann ist ein super Tipp, dass ihr dann sagt, Alter, da hinten ein dreiköpfiger Affe. Und dann zeigt er praktisch so über seine Schulter rechts nach oben und rennt dann weg, wenn er da hinguckt. Funktioniert immer. Funktioniert immer. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zu UFC 179. Ich weiß nämlich gar nicht, was da los ist eigentlich. Nicht so viel, muss ich sagen. Das bestätigt eben meine These, dass ich nichts davon weiß, was da eigentlich überhaupt ist. So, erstens mal findet es am Samstag statt, das konnte ich hier direkt rausfinden. So. Und dann haben wir bei den Early Prelims Tony Martin gegen Fabricio Camose. Gilbert Burns gegen Cristiano Giagios. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Giagios, alles klar. Andre Philly, Team Alpha Male gegen Felipe Arantes. Ja, erster Kampf, auf den ich mich freue. Andre Philly sah in seinem ersten Kampf in der UFC richtig gut aus und im zweiten Kampf nicht ganz so gut. Aber das ist gegen Max Holloway hat er da verloren. Ist aber definitiv ein Typ, den man auf dem Zettel haben muss. Das ist ein interessanter Kämpfer. Also jetzt kommt unser persönlicher Freund, den man angucken muss. Scott Jürgensen gegen Wilson Rice, alles klar. Voll Idiot, du. Wobei dieser Wilson heißt, der ist gut. Ist kein schlechter. Dass der Scott Jürgensen immer noch nicht entlassen wurde, ist eigentlich ein Riesenskandal. Jan Cabral gegen Nayuki Kotani. Jan Cabral, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Den kennt man ja. Habe ich aus dem Überraschungsei. Jan Cabral hat auf der gegen Zach Cummins verloren. Ach Gott, okay, habe ich mich wieder falsch dran erinnert. So. William Macario gegen Neil Magny. Neil Magny, gut, muss ich mal wirklich sagen, optisch schwierig, aber der sieht aus wie so ein aus der Muppet Show irgendwas. Ja, nur noch die Zottel. Ja, wie so ein Tier aus der Muppet Show sieht er aus. Trifft auf ein anderes Tier aus der Muppet Show. Aber beide Kämpfer sind eigentlich relativ unterhaltsam. Dieser William Macario, ich kenne den jetzt... Patolino, das ist, glaube ich, auch sein Name aus der Muppet Show. Ich kenne den jetzt nur so aus... Also vom Sehen von zurückliegenden Brasilien-Fight Nights. Und es war eigentlich immer ein unterhaltsamer Kämpfer. Und Neil Magny sowieso, der befindet sich, glaube ich, aktuell auch auf einer relativ langen Winning-Streak. 1, 2, 3, 4 in Folge gewonnen. Oh. Ja, Neil Magny. Geil wäre natürlich, wenn der Magny mit Manamana in die Arena kommt. Das wäre wirklich super. Wenn er selber singen würde. Ja. Das wäre schön. Benil Dariush gegen Diego Ferreira. Beide Kämpfer wurden, oder dieser Kampf wurde gefeatured bei der Countdown-Show, die jetzt gestern Nacht lief. Auf unserer Facebook-Seite habe ich die Videos schon gepostet. Interessant, dass sie diesen Kampf sich ausgesucht haben und nicht Elkins gegen Martins oder Maldonado gegen Stringer. Also ich kenne beide zu wenig, um jetzt hier irgendwie eine Meinung abzugeben, wer das Ding gewinnen könnte. Aber beide sind interessante Kämpfe für mich. Also das ist ein interessanter Kampf hier. Reicht das für dich für ein Pay-Per-View? sage ich dir, wenn wir hier durch sind. Mhm. Jetzt so auf den ersten Blick, nein. Aber der Kampf ist definitiv hochinteressant. Also das ist ein richtungsweisender Kampf für beide. Diego Ferreira ist ja auch noch unbesiegt. Und der hat den beeindruckenden Sieg, möchte ich nicht sagen, aber gegen Ramzi Ninjim bei UFC 177, das war schon eine geile Performance von ihm. So weit möchte ich mal gehen. Und Benil Dariush, hat er nicht in Abu Dhabi gekämpft oder verwechsel ich das? Ja, ich glaube. Gegen Tony Martin, Henderson dos Anjos, das war Tulsa, oder? Henderson dos Anjos, ich meine, das war Tulsa. Stimmt, der hat gegen Ramzi Ninjim verloren in Abu Dhabi. Das war die Geschichte, als Ninjim da rauskam und gesagt hat, er ist jetzt hier der Bote für den Nahen Osten. Kloppt den Benil. War schwierig, so eine Aussage. Ja, ja. Boxt den Dariush weg und danach kriegt er einen auf die Mütze von Neil Magny. Ich bin gespannt. Benil Dariush gegen Ferreira, das wird ein guter Kampf. Darren Elkins gegen Lucas Martins. Darren Elkins ist eigentlich auch immer ein unterhaltsamer Kämpfer. Für mich jetzt ein typischer Prelim-Kämpfer. Also ist für mich nicht so richtig Main-Card-mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Lucas Martins hat gegen Alex White zuletzt gewonnen, gegen Junior Hernandez, Jeremy Larson. Weißt du, was interessant ist? Wenn ich diese Card so durchgehe und ich bin jetzt beim viertletzten Kampf sozusagen auf dieser Card, bin ich immer noch so vom Gefühl her wie vor einem Jahr, als wir MMA-Radio-Ausgaben gemacht haben und ich die Facebook-Prelims vorgelesen habe. Ja. So auf dem Stand bin ich da. Also was den Kenntnisstand über die Kämpfer angeht. Ein bisschen mager, dafür, dass ich eigentlich viel verfolge. Ja, kämpfen halt auch die zwei. Ja. Fabio Maldonado nach seiner vernichtenden Niederlage gegen deinen Kumpel Stipe Miocic. Stipe Bay. Jetzt gegen Hans Stringer. Ja. Ja, ist schon fast friss oder stirb für ihn. Maldonado? Nee, ja. Da brauchst du dich keine Sorgen machen. Nee, überhaupt nicht. Der ist für die UFC, denke ich mal, gut in Brasilien einzusetzen. Unterhaltsame Kämpfe liefert er immer ab. Und hat davor, vor diesem Stipe Miocic-Kampf auch gute Leistungen gezeigt. Und ich glaube, die UFC war ganz dankbar, dass er diesen Kampf angenommen hat und dann mehr oder weniger das Event so ein bisschen gerettet hat. Ist vielleicht, ja, kann man schon so sagen. Ja, und der Hans Stringer, ich weiß nicht mehr genau, wie der Kampf war gegen Barroso, aber ich weiß, dass dieses Debüt scheiße war. Also irgendwie habe ich das abgespeichert und nee, scheiße. Also auch dieser drittletzte Kampf auf der Karte macht mich jetzt nicht so an. Phil Davis gegen Glover Teixeira. Tja. Es ist ein okayes Co-Main-Event. Phil Davis hat uns, denke ich mal, beide tierisch enttäuscht mit seiner Performance gegen Anthony Johnson. Ja. Glover Teixeira, bisschen enttäuschend gegen John Jones, aber John Jones ist halt auch wirklich, also ja. Überdurchschnittlich talentierter Mixed Martial Artist, muss man sagen. Er ist der Endboss. Ja, okay. Ich bin gespannt. Also es ist natürlich für Glover Teixeira vielleicht fast schon wichtiger als für Phil Davis hier zu gewinnen. Wer ist denn Phil Davis? Wer ist denn Phil Davis, habe ich gesagt. Jetzt kann ich es dir auch gleich sagen. Mhm. Phil Davis ist 30. Naja. Glover. Mitte. Hätte ich jetzt auch geschätzt. 36? Systemerror. Glover so alt schon. Ist Systemerror. Ja. Schön. Weiß ich jetzt gar nicht, wie alt der ist. Ist einfach Systemerror. Aber gefühlt ist der ein bisschen älter. Und wenn er nochmal um den Titel kämpfen möchte, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, jetzt Phil Davis zu besiegen. Mhm. Nochmal um den Titel kämpfen will? Ja, du darfst nicht vergessen, erstens mal keine Titel wechseln und zweitens mal, ich sag mal so, du hast jetzt Daniel Cormier, dann hast du Alexander Gustafsson. Ja. Und dann mal abwarten, was mit Anthony Johnson passiert. Ja. Weil er hat ja aktuell wenig zu lachen in der UFC, also ja. Wenn da jetzt rauskommt, dass er seine Alte wirklich umgenietet hat, dann denke ich mal, wird die UFC den eh rausschmeißen. Also unter Umständen fehlt dir dann schon wieder ein Contender. Das wäre doof. Es ist nicht so, dass ich davon ausgehe, dass Teixeira nächstes Jahr um den Titel kämpft, aber 2016 mit guten Leistungen könnte ein Ziel sein für ihn. Ja. Wenn die anderen gegen John Jones alle verlieren, heißt es. Mal abwarten. Auf jeden Fall glaube ich, dass für Phil Davis noch ein bisschen mehr Zeit bleibt als für Glover Teixeira. Ich hoffe auch, dass Teixeira gewinnt, weil Phil Davis ist, der geht mir irgendwie auf den Sack. Ja, mir auch. Mir gehen beide so ein bisschen auf den Sack. Du warst doch mal großer Teixeira-Fan. Ja, nee, aber das ist auch nicht mehr. Seitdem, gegen wen hat er vor John Jones gekämpft? Gegen Ryan Bader, meine ich. Nee. Nee. Also das ist wirklich so ein Event, da habe ich tierisch Bock aufs Main Event, dann wird's aber auch schon eng. Also man muss auch nochmal dazu sagen, dass, oder was ist, und auf Philly. Man muss nochmal sagen, wenn man Glover Teixeira gegen John Jones gesehen hat, wie die beiden aussahen, hat man das Gefühl, dass Teixeira halt so ein typischer Hinterhof-MMA-Fighter ist und John Jones dieser Superathlet einfach. Mhm. Superathlet. Teixeira, ich weiß nicht, der wirkt irgendwie wirklich so wie so ein sehr, sehr guter Kämpfer, aber einfach nicht ansatzweise in der Nähe von John Jones so skilltechnisch. Deswegen, ich glaube schon, dass der Davis sehr giftet ist von seinen Fähigkeiten. Davis? Ja. Ist mit Sicherheit ein guter, ja, aber ja, man merkt ja schon, wie wir uns was aus den Fingern saugen. Ja, ich. Ja, und der Main Event natürlich, Jose Aldo gegen geil. Chad Mendes 2 ist super, klar, freue ich mich auch drauf. Da sind so viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Wie hat Aldo die lange Verletzungspause bestanden? Wie schafft er eine Weightcut erstmal als allererstes? Das ist, muss man sich immer fragen bei Nova und Jauke. Ja. Das, stell dir das mal vor, Alter. Leck, was wäre der Wahnsinn? Dann würde ich mir Angst um JDS machen. Dann würde ich ihm direkt eine E-Mail schreiben, geh da weg. Aber er muss ja nicht so viel Weightcutten. Er ist ja sowieso so leicht. Also fürs Schwergewicht. Ja gut, das stimmt. Also, von daher geht's noch. Nee, aber es sind... Ja, vor, der ist dann zu leicht. Das wäre natürlich auch noch, aber das wäre nicht so schlimm. stell dir vor, die Frage ist natürlich auch, Chad Mendes, ist er wirklich so viel besser geworden, wie alle immer behaupten, dass er besser geworden ist? Kann jetzt hier wieder Team Alpha Male über Nova Uniao gewinnen, wie damals Barrow gegen TJ Dillashaw? Überhaupt hat dieser Kampf auch das Potenzial, ein Fight of the Year Kampf zu werden. Natürlich ist es jetzt sehr, sehr hoch gegriffen nach den Früchten, aber das ist ein potenziell großartiger Kampf. Und ich hoffe, dass wir einen geilen Kampf zu sehen bekommen und Jose Aldo endlich mal wieder so ein paar flashy Moves auspackt, die er früher... Ja, hoffentlich nach dem Lamas-Fight, der ja wirklich scheiße war. Glaube, da muss was kommen. Ich sag mal so, ich habe mir darüber so ein bisschen auf den Kopf zerbrochen, warum hat er damals halt so überlegt, warum kämpft der so langweilig jetzt? Mhm. Aber es hat ja nur Sinn gemacht. Weil Lamas natürlich auch wrestlingmäßig nicht so schlecht ist und eigentlich möchtest du den dann so ein bisschen auf Distanz halten, wenig Risiko gehen und diesen Kampf über die Runden bringen. Könnte sein, dass es so ist, aber man muss dazu sagen, Aldo war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch gesundheitlich angeschlagen und hatte auch einen extrem harten Weightcut. Ich meine, dass wir darüber auch gesprochen haben damals. Also im Großen und Ganzen ist dieser Kampf ein Segen für diese Card. Stell dir mal vor, da wäre jetzt irgendwie noch so ein Jose Aldo gegen irgendeine andere Pfeife aus dem Featherweight, den jetzt, sag ich mal, stell dir mal vor, Jose Aldo gegen Cub Swanson. Mhm. Das würde dieser Card, glaube ich, noch einen Todesstoß versetzen. Mhm. Das ist keine Katastrophen-Card. Absolut nicht. Und ich behaupte auch, die ist die 20 Euro wert. Aber nicht zum Beispiel $60 oder so. Ja. Dafür ist sie mir zu schwach. Aber insgesamt sind hier und da interessante Kämpfe dabei. Auch Kämpfe, die vielversprechend sind. Maldonado gegen Stringer, das könnte ein schönes Slugfest werden. Teixeira gegen Davis wohl eher... Obwohl Teixeira ist nicht der Typ. Das könnte sein, dass der Kampf so ähnlich aussieht, wie man sich den John Jones-Kampf zwischen Teixeira und John Jones erwartet hat. Dass diesmal Davis der Jones ist, oder wie? Ja, ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Teixeira Probleme bekommt, an Davis so richtig ranzukommen. Und ihm praktisch dann da irgendwie einen guten Schlag zu verpassen oder so. Bin mal gespannt. Also das ist natürlich so ein Kampf, der einfach interessant ist, aber auch tierisch langweilig werden könnte. Mhm. Elkins gegen Martins, ja, mein Gott, ist halt, der könnte auch auf der Fight Night Dorsten sein, der Kampf, und wäre ähnlich gehypt. Ferreira gegen Dariusz finde ich für die Zukunft interessant. Willst du das nicht nochmal alle durchgehen, oder? Doch, ich fange dann auch nochmal von oben an und dann sage ich immer noch, was ich dann, wie viel Geld ich auf den jeweiligen Sieger setzen würde. Und dann gehe ich nochmal von oben durch und dann gebe ich die Tipps ab, mit welcher Einlaufmusik sie kommen. Dann gehe ich nochmal von oben durch und errate, was das erste Wort ist, was sie auf ein Interview von Joe Rogan dann antworten. Sätze davon, von der Strategie? Finde ich gut. Gut, ja, gut. Wenigstens hören wir Joe Rogan und Goldas, hat ich bald gesagt. Und Goldas. Ja. Ja, Chris, so ist es. Ricky, die UFC hat definitiv uns fest im Würgegriff. Naja, ich wollte eher sagen, hat so ein bisschen an Hype eingebüßt bei uns. Ja. Aber nichtsdestotrotz freut man sich dann doch wieder auf vereinzelte Kämpfe und Vereinzelte Kämpfe. Auf einen freue ich mich. Ist so. Es sind vereinzelte Kämpfe, es ist nicht mehr eine ganze Karte, die einen von den Socken haut, aber 180, da liegen unsere Hoffnungen drin. Gut. Mittwoch gibt's gibt's Non-PG, sehr wahrscheinlich auch nur konserventechnisch, denn ich glaube nicht, dass ich bis dahin das Problem hier gefixt habe. Also wir werden dann wahrscheinlich auch nur einen Podcast veröffentlichen können, mal abwarten, ob das dann auch so ist. Also den Podcast gibt's auf jeden Fall, aber vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, live zu senden. Wie gesagt, mal abwarten. Und das war's. Schön. Tschüss. Tschüss. Radio.